Rotorblätter. Aus diesem Laden hier kommt keiner unbeschädigt raus. Ein mächtiger Glatzkopf hatte mal hier gewohnt, als es noch dunkel war. Matratzen vor den Fenstern, alles dicht. Ein 120 Kilo Helikoptertrauma mit toten Kulleraugen war der Mann. Sie haben ihn zu viert hereingetragen. Der konnte keine Rotorblätter sehen. Der hat vom Krieg geträumt, von seiner eigenen Haut. Aber was sage ich? 120 Kilo Radar, Ratter, Rattenmatsche. Hat, ohne was zu sehen, Pin-Ups an die feuchte Wand gepappt. Der stand auf Badenixen, Palmen, Napalmstrand. Hat Tag und Nacht vom Säurebad geflüstert, den Lack vom Heizungsrohr geknabbert und dabei Gedichte aufgesagt. Wir sind die hohlen Männer, darum nehmt euch in Acht. Soll ein Genie gewesen sein. Stunden im Dämmer, plötzlich en face. En face, nach Stunden im Dämmer. Und das? Die Doppelhaushälftengesichter sind unsere Leute. Das ist die Putzkolonne, sind unsere Friedenstruppen. Nordmenschen, wie man sofort erkennt, in weiße Overalls gehüllt und ohne Helm. Natürlich unbewaffnet. Das sind die ganzen ausgeputzten 70er, noch einmal auf einem Gruppenbild versammelt. Jetzt pass mal auf, Freundchen, gleich wird gewischt, der Horizont steht schon in Flammen. Der eine pfeift Abba, der andere The Doors. Die 70er, ein einziges, bei Dunkelheit durchwühltes, vergammeltes Verhörkassettenlager. Haben die Putzer ihn, den hohlen Mann, zu viert wieder hinausgetragen. Das war die Ankunft. Und dies ist das Ende. Das Ende, mein Freund, ist eine Riesensauerei, ein Riesenschaden. In diesen Laden hier geht eben keiner unbeschädigt rein.